Mein Tisch ist reich gedeckt mit Skalpell und Mordbesteck. Und niemand kann entkommen aus meinen Fängen, da gibt es kein Bild. Sie versuchen zu schreien, doch schreien vergebens Luft. Eure Verschnitte, die Schilden sind tiefer als Opfer. Es merke, durch Willen fließt ihnen das Gift. Deswegen sie mir nicht wegsterben. Mein Tisch ist reich gedeckt mit Skalpell und Mordbesteck. Und niemand kann entkommen aus meinen Fängen, da gibt es kein Bild. Sie versuchen zu schreien, doch schreien vergebens Luft. Eure Verschnitte, die Schilden sind tiefer als Opfer. Es merke, durch Willen fließt ihnen das Gift. Deswegen sie mir nicht wegsterben. Ich traf diese Frau in der Bar. Und ihr war bis jetzt noch nicht klar, dass meine charmante Art nur einen Part meiner Maskerade darstellen wird. Ich verdrehe ihr weiter den Kopf. Es werden noch Drinks bestellt. Und wenn sie die Toilette besucht, misch ich ihr etwas ins Blut. Eine Pille, sie nennen sie Gateway Drug. Ein Taxi, es wartet vom Laden. Ich werde sie zu mir einladen. Von alledem ist sie nicht ahnend. Sie weiß noch nicht, was sie erwartet. Ich mach ihr den Abend schön, dass sie freiwillig mit mir mitgeht. Die Wirkung, sie kommt etwas mit. Doch alles wird bestens nach Plan. Im Taxi legt sie in meinen Arm. Und ich trage sie in meine Wohnung. Dem Fahrer des Taxis gesagt, sie hat noch zu viel getrunken. Und er denkt nicht weiter nach. Durch die Haustür bin ich verschwunden. Mein Ziel erreicht. Und es wird langsam Zeit, dass ich mein wahres Gesicht zeig. Mit dem Folterwerkzeug wird heute operiert. Und die dumme Nutte weiß noch nicht, was mit ihr passiert. Sie ist vollkommen ausgenockt. Doch wenn sie dann aufwacht, hab ich bereits mein Werk vollbracht. Mit Spritzen pump ich das Gift in die Beinen von dem Miststück. Halte sie weiter am Leben, um meine Fantasien weiter auszuleben. Darf sie erst unter Schock sterben. Mein Tisch ist reich gedeckt mit Skalpell und Mordbesteck. Und niemand kann entkommen aus meinen Fängen, da gibt es kein Bild. Sie versuchen zu schreien, doch schreien vergebens Luft. Eure Verschnitte, die Schilden sind tiefer als Opfer. Es merke, durch Willen fließt ihnen das Gift. Deswegen sie mir nicht wegsterben. Mein Tisch ist reich gedeckt mit Skalpell und Mordbesteck. Und niemand kann entkommen aus meinen Fängen, da gibt es kein Bild. Sie versuchen zu schreien, doch schreien vergebens Luft. Eure Verschnitte, die Schilden sind tiefer als Opfer. Es merke, durch Willen fließt ihnen das Gift. Deswegen sie